it grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built up together into a dwelling place for God by the Spirit. Und es wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr durch den Geist zu einer Wohnung für Gott zusammengefügt worden seid. So the Greek word here, das griechische Wort hier is oikodome. Lautet also oikodome. It actually means a building that is formed as the result of a construction process. Und bedeutet eigentlich ein Gebäude, das als Ergebnis eines Bauvorgangs entsteht. So we are God's building, so God is making the construction. Wir sind also Gottes Gebäude, also macht Gott die Konstruktion. The interesting thing is the Bible says here that Jesus is the cornerstone. Das Interessante daran ist, dass Jesus laut Bibel der Eckstein ist. Do you know what the cornerstone actually means? Weißt du, was Eckstein eigentlich bedeutet? They put this cornerstone and everything had to be aligned with the cornerstone. Sie setzen diesen Eckstein und alles muss auf diesen Eckstein ausgerichtet sein. Onde todo o resto do piso teria que estar alinhado a ele. So that means. Das heißt also. The stone over here cannot be aligned with any other stone he wants to. Dieser Stein hier kann nicht auf einen beliebigen Stein ausgerichtet werden, der ihm passt. Everything has to be aligned with Jesus. Also muss alles auf Jesus ausgerichtet sein. God is building the building and Jesus is the one that everybody has to be aligned with. Denn Gott baut das Gebäude und Jesus ist derjenige, auf den sich alle ausrichten müssen. That's church. Das ist Gemeinde. Let me ask you an interesting question. Ich möchte dir eine interessante Frage stellen. Is it still possible to live in this unity? Ist es noch möglich, in Uneinheit zu leben, wenn wir Jesus zum Eckstein machen? Never. Niemals. You cannot have this unity. Du kannst keine Uneinheit haben. What do we do? Was tun wir dann? We make the source of our unity, our theology. Wir machen unsere Theologie zur Quelle unserer Einheit. The music that we sing. Die Musik, die wir singen. The size of the building. Die Größe des Gebäudes. Our doctrine. Unsere Lehrmeinung, Doktrin. We have so many sources for unity. Wir haben so viele Quellen für Einheit, but we never really have unity. Dass wir nie wirkliche Einheit haben. Think about it. Denk mal darüber nach. If I firmly believe that we should never again ask in prayer because Jesus did it all. Wenn ich fest daran glaube, dass wir nie wieder im Gebet bitten sollten, weil Jesus alles vollbracht hat. And Daniel also believes that. Und Daniel auch daran glaubt. Ah, we can have unity. Ah, wir können Einheit haben. What happens is one day Daniel studies the Bible and finds out that's wrong. Aber was passiert, wenn Daniel eines Tages die Bibel studiert und herausfindet, dass das falsch ist? Completely wrong. Völlig falsch. He says to me, "Sir Reinhard, I'm sorry, I don't believe this." Dann sagt der Reinhard, tut mir leid, das glaube ich nicht. You see, if our doctrine is the source of unity, now we don't have unity anymore. Wenn unsere Lehre die Quelle der Einheit ist, haben wir keine Einheit mehr. But if Jesus, the cornerstone, is our source of unity. Aber wenn Jesus der Eckstein unserer Quelle der Einheit ist, kann ich ihn ehren, ich kann ihn respektieren, ich kann ihn lieben. Ich kann weitergehen und alle Bibelverse nachschlagen, anschauen. And we can go through them together. Und wir können sie gemeinsam betrachten. We can understand them differently and still walk in perfect unity. Wir können sie unterschiedlich verstehen und trotzdem in vollkommener Einheit leben. Genau das bedeutet es, dass Jesus Christus der Eckstein ist. Because now we can walk in unity because Jesus is our focus. He is the one who holds together, not what we believe. Denn jetzt können wir in Einheit leben, weil Jesus unser Fokus ist. Er ist derjenige, der uns zusammenhält, nicht das, was wir glauben. Unidade, porque é o próprio Jesus quem está determinando o padrão e nos sustentando nisso. You know, that's why for me unity. Unless Jesus is the source of our unity, we will never have true unity. Yep. Wenn Jesus nicht die Quelle unserer Einheit ist, werden wir niemals wahre Einheit haben. A verdadeira unidade. Now let me tell you something else. Ich will dich noch etwas fragen. Did you know that the building is not finished yet? Wusstest du, dass das Gebäude noch nicht fertig ist? It's still under construction. Es befindet sich noch im Bau. The only perfect stone is the cornerstone, Jesus. Der einzige perfekte Stein ist der Eckstein, Jesus. Once I understand it, I can leave him the way he is, accept him, love him the way he is. Sobald ich das verstanden habe, kann ich Daniel so lassen, wie er ist. Ich kann ihn akzeptieren und lieben, wie er ist. I can understand he is still under construction. I am still under construction. Ich verstehe, dass er noch nicht fertig ist. Ich aber auch nicht. Eu também estou debaixo dessa construção. We are not yet a perfectly complete built building. Wir sind noch kein vollkommen fertiges Gebäude. And the one who builds it is not the pastor, but it's Jesus. Und derjenige, der es baut, ist nicht der Pastor, sondern Jesus. So I can give him freedom in the process of being built together with me. So gebe ich ihm die Freiheit, gemeinsam mit mir gebaut zu werden. Juntamente a mim. Think about it. Denke darüber nach. Right, and this is the dream of a church. Oh Reinhard, das ist ein Traum von Gemeinde. Well, this is the way that Jesus is building his church. Das ist die Art und Weise, wie Jesus seine Gemeinde baut. So look. Schaut also. Since we're all under construction, that means none of us has yet reached the perfection that we're supposed to live in. Da wir uns noch im Bau befinden, bedeutet das, keiner von uns hat die Vollkommenheit erreicht, in der wir leben sollen. We are perfect in Christ because we are in Him. Wir sind vollkommen in Christus, weil wir in ihm sind. But as living stones, we are being built together. Aber als lebendige Steine werden wir gemeinsam weitergebaut. This is why this idolatry of worshiping people and leaders and pastors and apostles is really bad. Deshalb ist dieser Götzendienst, Menschen, Leiter, Pastoren und Apostel zu verehren, wirklich schlimm. Why is it so bad? Warum ist das so schlimm? Pessoas, seres humanos. Because sooner or later you will find out that your idol is still under construction. Weil du früher oder später herausfinden wirst, dass auch dein Götze oder Idol noch im Bau ist. Oh mein Gott, ich dachte, mein Pastor ist perfekt. Schau mal, was er gemacht hat. Ich hätte nie gedacht, dass er das tun würde. Ich sprach kürzlich mit jemandem. Sie sind Mitglieder einer ziemlich großen Gemeinde. Nicht hier in Brasilien. In einem anderen Land. Diese Person sagte, ich kann meinen Pastor fast nicht vergeben. Aber sie sind immer noch Mitglieder der Gemeinde. Ich glaube, die Person war schockiert, als sie herausfand, dass der Pastor ein Mensch ist. Überleg mal. Was wäre, wenn wir verstehen würden, dass die Gemeinde ein Gebäude ist? The only perfect stone is called Jesus. Der einzige perfekte Stein, Jesus heißt. Perfekter Kerl Jesus. We all have to align ourselves constantly with him. Wir alle uns ständig an ihm ausrichten müssen. And in the process we constantly realize I'm still on construction, therefore I cannot judge my brother. Und dabei immer wieder erkennen, dass ich mich noch im Bau befinde und deshalb meinen Bruder nicht beurteilen kann. So, here's what I wrote down. Schau, das habe ich aufgeschrieben. The church must be gospel-centered. Die Gemeinde muss sich am Evangelium orientieren. Jesus focused. Jesus fokussiert sein. Holy Spirit empowered. Durch den Heiligen Geist bevollmächtigt. And fully devoted to God's grace and His word. Der Gnade Gottes und seinem Wort geweiht sein. Wenn die Gemeinde auf das Evangelium und nicht auf Menschen ausgerichtet ist, sind wir schon auf einem guten Weg. Und wenn sie auf Jesus und nicht auf Menschen fokussiert ist, läuft es noch besser. And if she's empowered by the Holy Spirit, not empowered by the great charismatic leader, she's even better. Und wenn sie vom Heiligen Geist und nicht von großen charismatischen Führern angetrieben wird, ist sie sogar noch besser. And if she's fully devoted to God's grace in this word, and not to my interpretation of the Bible. Und wenn sie sich ganz der Gnade Gottes und seinem Wort verschrieben hat und nicht meiner Interpretation der Bibel, church would be hilariously, wonderfully joyful. Wäre die Gemeinde herrlich, wunderbar und voller Freude. Feliz, alegre. All right. Okay. Think about it. Denk darüber nach. The Bible says the church is a separated temple where God can dwell. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist ein abgesonderter Tempel, in dem Gott wohnen kann. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.